SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Spanische Galicia ist bekannt für seine riesengroßen und sehr weitläufigen Wälder. Und genau von dort kommt einer der wohl exzentrischsten Techno-Künstler von unserer Zeit, nämlich der David Granna. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X und ich präsentiere dir 3 Stunden elektronisch-urbane Clubmusik. Weiter, neben neuen Sounds von David Granna, präsentiere ich dir Techno aus New York City von Christian Smith und jetzt gerade als erste Nummer und exklusiv die brandneue Scheibe von Compact. Sie kommt genau in 10 Tagen raus und es hat sich niemand anders produziert als der Kanadier, der Clarion. Und wenn du das ein bisschen meine Sendung über die letzten Jahre verfolgt hast, dann weißt du, Clarion, das ist wirklich ein großartiger Künstler, eben aus Toronto. Er hat schon mit vielen großartigen Acts zusammengearbeitet, wie zum Beispiel mit Jamie Jones auf Hot Creations oder auch mit dem Guy Gerber auf Rumors. Das ist exklusiv. Das ist Clarion mit Ankh. Schön, reis ich mit. Viel Spaß. einem anderen Planet. Das ist Clarion mit Alienate. Der zweite Track auf der Ankh-EP, der nächste Woche dann mal auf einem Kölner Kompakt-Label rauskommt. Als nächstes eine neue Entdeckung, und zwar Fractal Architect, und zwar mit Halprin. Sehr, sehr deepy, aber dennoch sehr groovige Nummer. Naja, der perfekte Sound halt für das freezy Winterwetter, oder? Martinje. Ja gut, da kommt dann natürlich noch der wohl bekannteste DJ und Produzent aus Argentinien, nämlich der Hernán Cataneo. Aber aus Argentinien kommen zum Beispiel auch so Geheimtipp-Acts wie zum Beispiel der Pablo Asenza und Juan de Meneses. Und zweiterer, sprich der Juan de Meneses, der hat schon mal so in den Jahren 2010 bis 2013 so wirklich kurz vor dem Durchbruch zum internationalen Superstar gestanden. Allerdings ist ihm dann das Ganze ein bisschen zu viel geworden und er hat sich zurückgezogen. Seit gut einem halben Jahr kommt ganz spartanisch wieder mal irgendwas Neues vor ihm raus. Und hier haben wir eben so ein exklusives Teil. Und zwar ist das der Juan de Meneses zusammen mit der Amber Long und Falter. Kommt auf dem portugiesischen Flow Music in ein, zwei Wochen raus. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Something in the Woods. Im Feature steht der Spanier, der David Graham. Und der kommt eben aus Galicien, das wirklich gross bewaldete Landgebiet irgendwo nördlich in Spanien. Hintergrundinfos und der Podcast zum Downloaden bekommst du auf srf.ch/Nentlegs. Das ist Juan de Meneses mit Falter. Label von Steve Perry und Dave Seaman ist zwar gerade mal 2,5 Jahre alt, aber mit über 30 Releases und wirklich sehr exklusiven Acts haben sie sich wirklich in kürzester Zeit durchsetzen können. Aber auch Schweizer Acts, wie zum Beispiel The Several Definition oder The Lee Fandowski, releasen regelmäßig auf El Celador. Das hier ist ein Typ namens Joal mit The Magic. Und weil die Nummer im Original schon so extrem cool ist, hat der Labelchef Steve Perry gefunden, machen wir einen Remix. Was dabei rausgekommen ist, ist wirklich etwas total Irres. Eine Mischung aus Deep House, Acid House und, naja, noch die Überraschung, Techno. aus dem Haus Oliver Koletzki. Gut, der Deutsche hat natürlich neben seinem Riesenhit vor 10 Jahren Mückenstern natürlich auch ein fantastisches und ein wunderbares Label, nämlich Stil vor Talent. Und das ist das neueste Pferd im Stil vor Talent Stall. Und zwar sind das Township Rebellion. Zum ersten Mal in Erscheinung gerade eben auf dem Label und dementsprechend haben sie ihre EP einfach mit Ziffern benannt und das ist 002. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mantlix. Da findest du gerade nach der Show den Podcast und spätestens am Montag bekommst du die Playlist vom heutigen 3-stündigen Trip. klingen extrem mediterran. Gut, sein Name klingt schon ziemlich musikalisch. Stelios Vassiloudis. Er kommt natürlich, wie vom Namen ableitbar, aus Griechenland, genau gesagt, aus Athen und gehört gerade in Griechenland so wirklich so zu diesen Superstar-Tech-House-DJs. Hin und wieder veröffentlicht er da wieder einmal eine neue EP und da haben wir genau so eine. Das ist La Quarantaine und zwar von Stelios Vassiloudis auf Bedrock Music. Eines muss man Anja Schneider lassen. Ihr Label Mobile hat sich sehr gemacht. Vor allem in den letzten 1,5 Jahren. Weg ist Anja Klick-Klack Schneider vom Minimal Techno. Nein, sie gibt im Moment sogar schon ziemlich Gas. Hier, wie man merkt, namens Ryan Artifact. Das ist die Maschine auf der Anja Schneider, ihrem Label Mobile. We'll be right back. DJ und eine Radio-Ikone von BBC, nämlich der Pete Tong, hat vor genau zwei Wochen in einem Special so ein Feature gemacht. Welches sind so die 20 Acts, die man unbedingt ein Auge drauf werfen muss? 2017 hat auch natürlich prominente Gäste ins Studio eingeladen, unter anderem The Black Madonna und auch der Sascha. Und alle drei sind sich einig gewesen. Delta Work muss man im Auge behalten. Zum zweiten Mal heute oben mit dabei, das ist Delta Work auf Speicher mit dem Midstate. Nase. Absoluter Club-Belter. Steve Perry ist es mit einer Flip-Hand und naja, etwas kann er sich auf jeden Fall voranschreiben. Er hat zumindest das Revival von Acid House, wo wir derzeit erleben und natürlich hat der Techno sehr groß supportet. Nicht zuletzt dank dem Plattenvertrag auf Bedrock und der Schiebe Steve Perry auf Bedrock mit einer Flip-Hand. So unfassbar geil. Yeah. Something in the Woods. Und genau aus einem spanischen, sehr weitläufigen Wald kommt mein Featured Act von der Woche, nämlich David Grana. Seine brandneue Jeans präsentiere ich dir im Essential Mix in einer guten halben Stunde hier auf SRF Virus. Zuerst gehen wir noch in die Großstadt, nämlich nach Moskau, und zwar zu Mortag mit Tarnhelm. Mental X, SRF Virus. Quantum Melancholie, Zuckersüß und dennoch unglaublich sexy. Stilverfallend ist das Label. Der Act hier, das ist der Mark Holstedt. Und das ist die Comedy Stil von Talent mit dem Namen Sonores. Der Podcast von der heutigen Show kannst du gut ab der 11 Uhr gratis downloaden. Gehst du auf srf.ch/mantlix und klickst dort auf den Download-Button bei der neuesten Sendung. Oder du gehst auf iTunes ebenfalls, bekommst dort meinen Podcast for free. srf.ch/mantlix. Deep. nicht aus Großbritannien, sondern genauer gesagt aus Kanada, Toronto. Clarian North, als regelmäßiger Zuhörer von meiner Sendung, kennst du natürlich allerbestens gut. Der hat ja auch schon wirklich großartige Tracks produziert, unter anderem beim Jamie Jones auf Hot Creations Music, bei Dana Schneider auf Mobile und selbstverständlich jetzt auch hier mit seiner kommenden Scheibe auf Compact. Das ist der Clarian mit dem Track Old Miami. Die Playlist bekommt spätestens ab Montag und der Podcast gibt es natürlich heute oben schon zum gratis Downloaden. Und zwar auf srf.ch/mentlix. Der Podcast bekommst du natürlich auch for free auf iTunes. Yeah. Drana, der Mann aus dem Wald. Oder beziehungsweise ein Spanier, der doch ziemlich abseits von jeglichen Städten lebt. Nichtsdestotrotz klingen seine Sounds unheimlich urban. Das liegt aber auch daran, weil noch ein Schweizer an dem Track beteiligt ist, nämlich der Lee van Dovski aus Genf. Der hat eine Re-Edit gemacht für eine Scheibe. Der Originaltrack ist von David Brenner, Tesla Tura. Deutschen, der vor 15 Jahren nach New York ausgewandert ist, hat dort sich ein kleines Techno-Imperium, ein Plattenlabel und einen eigenen Club organisiert hat. Und inzwischen immer mal wieder so zwischen New York und Mallorca, wo er vor allem ein Sommer mit Ziel hat, hin und her pendelt. Das ist natürlich die New Yorker Techno-Legende, The Christian Smith. Das ist auf seinem eigenen Label namens Altronic und heisst The Track Loaded featuring Eric Snail. So, hast du eine Idee, was das Wochenende partytechnisch so läuft oder auf was du denn Lust hast? Techno-Sounds gibt es morgens oben im Hive-Club, nämlich mit dem Kari Leckebusch. Das ist der Techno-Experte aus Schweden. Und zwar seit den frühen 90er Jahren, was sonst noch so passiert. Für das habe ich meine feine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Also über allem stehend morgens oben Technos Schweden in Zürich im Hive Club mit dem Kari Leckebusch. Ebenfalls sehr technoid, wenn auch stellenweise ein bisschen hausiger, geht es im Lexi in Zürich zur Sache, nämlich mit dem Tim Green. Während die Acid House Königin, nämlich Dinky, morgens oben in der Zürcher Fridas Büchse gastiert. In Basel, naja, da kommst du natürlich um den Nordstern nicht um. Morgen oben mit einem Schweizer Headliner. Und der ist wirklich international super renommiert, nämlich der Mirko Loco. Ursprünglich einmal aus Lausanne, zurzeit wird er nicht allzu viel im Weltschland sein, weil er irgendwie sonst in der ganzen Welt umeinander reist. Nicht zuletzt. So ist er richtig gesehen. Ich bin schon richtig in die Folge sonst von der Musik, meine Synapsen funktionieren richtig. However, Mann, jetzt oben ist der Mirko Loco im Nordstern und das wird sicher richtig cool. Hintergrundinfos für die heutige Show findest du auf srf.ch/mentlix, der Podcast, gerade kurz nach der Sendung, zum gratis Downloaden parat. Indian Trip. Mark Found ist das mit Air Conditions auf dem britischen Label Juve. Und das wiederum bedeutet John Double O Fleming. Eine DJ-Ikone, insbesondere aus Großbritannien, ist schon seit den frühen 90er Jahren sehr, sehr, sehr populär. So, eben, hast du eine Idee, was du am Wochenende machst? Wie ich davor schon meine Party-Tipps gesagt habe, würde unbedingt morgens oben den Hive Club empfehlen mit dem Kari Leckebusch. Der Typ ist wirklich so out of control hinter den Turntables. Meistens sehr technoid, stellenweise aber dann auch wieder sehr spacey und gerade so bei einer dreistündigen Playtime, der kann sich richtig, richtig entfalten. Das so ganz nebenbei. Das da ist Mark Found mit Conditions. Thank you. Anthony ist der Track vorher gesehen mit ID 505, ganz klare Anlehnung und 90er Jahre, und das kannst du im Moment überall, also du hast im Techno wieder so den 90er Touch. Dementsprechend habe ich heute oben beim Shake Classico von der Woche gefunden, so, wenn, dann hauen wir mal richtig hart und sehr sehr alt in Plattenkiste. Und zwar mit dem sehr wahrscheinlich erfolgreichsten Track oder einem von den erfolgreichsten Track aus dem Jahr 1993. Und man muss auch sagen, der Track hat wirklich so ziemlich die ganze 90er Jahre beherrscht. Das ist You Made mit Love Stimulation im Pal von Duc Remix. Ganz klar. So, ich hoffe, euch hat der dreistündige Trip gefallen. Die Playliste kriegst du alle spätestens ab Montag. Den Podcast zum Gratis-Downloaden für die heutige Show, den bekommst du in einer guten Stunde. Und zwar auf srf.ch/mentflix. Selbstverständlich kannst du den Podcast auch in einer guten Stunde auf iTunes abladen. Einfach iTunes aufmachen und durch halt Mentflix reingeben. Und schon hast du mich mit unterwegs. Wir hören uns am nächsten Freitag ab der 7. Bin ich wieder live hier im Studio hinter den Turntables. Im Studio aneinander shaken und wir zwischendurch irgendwelche mehr oder weniger sinnvolle Informationen geben. Komm gut durch die Nacht, bis dann, ciao, ciao!